Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Hallo und willkommen. Ich teste heute mal ein Handymikro. Mal schauen, wie die Qualität am Ende rüberkommt. Geneigte Hörer vom Making Tracks und dem Geocoin Stammtisch wissen natürlich schon, wo ich am letzten Wochenende war, bei einem Geocaching-Event. Das nennt sich GCHN Sommerfest. GCHN ist die Abkürzung für Geocacher Hoher Norden. Das ist ein Forum und Verein, in dem sich Geocacher über Geocaching informieren können, sich verabreden können und in dem auch über Geocoins und andere Themen gesprochen werden. Halt alles, was den Geocacher interessiert. Bei dem Event geht es allerdings um Familien hauptsächlich. Es ist eine große Hüpfburg aufgebaut, dann so ein Wasserspiel, das heißt, da sind Kisten mit Röhren, Bällebadmäßiges und dann kann man mit Wasser da rumspielen, punchen. Da spielen nicht nur die Kinder gerne mit, sondern auch die Eltern. Ja, da haben Groß und Klein richtig Spaß. Die Klausis waren beim Kinderschminken dabei, dann Luftballons, Tiere modellieren. Ja, Bobbycar und andere Spielsachen waren auch da. Also auch für die ganz Kleinsten, die schon spielen konnten, war schon was da. Für die Größeren natürlich auch. Es gab Leckerbuffet, Kuchenbuffet, Abendsbuffet, Getränke zu familienfreundlichen Preisen. Ja, jeder konnte fürs Buffet was beitragen. So hatten wir zwei verschiedene Donuts mitgebracht. Ja, die waren auch relativ schnell weg. Aber diesmal habe ich vom Kuchen auch was abbekommen. Nicht so wie vor 2 Jahren, da kam ich zu spät, da war Kuchen ratzfatz leer. Naja, man lernt ja auch immer wieder daraus und dann bringt jeder mal was mehr mit. Oder guckt in Listings, wovon schon viel mitgebracht wird oder was noch fehlt. Das finde ich ganz toll. Die Hunde konnten zwischendurch auch ordentlich toben mit anderen Hunden und man kann da ja auch auf dem Campingplatz in Hünning ist das super spazieren gehen. Auch zum Wasser hin. Eine Vater-Kind-Zeltengruppe war da, von Tupperware war was da. Die haben natürlich überall irgendwo was gefeiert. Eine Abschlussklasse hat gefeiert im Heuhotel, was dabei ist. Also gar nicht schlecht. Das ist auch für einen Camping-Caravan-Podcast eigentlich was gewesen. Da ja genug Campingplätze für Wohnmobile. Ich glaube, Wohnwagen können da auch stehen und viele, viele Zelte. Wir waren auch mit einem Wohnmobil da. Wir dachten, einen Tag übernachtet nur ein Kind und zack, war es doch noch ein zweites Kind. Wir waren ja zwischendurch zur Hochzeitstagsfeier vom Event einmal weg und haben leider ein bisschen so die Tombola verpasst, dann eine Coin-Versteigerung, die wir gerne mitgemacht hätten, aber was nicht ist, ist nicht. Dafür können sich andere freuen und es freut uns natürlich auch. Über die Geocoin habe ich im Geocoin-Stammtisch zusammen mit Lars Eisbär berichtet. Im Making Tracks ist auch ganz viel übers Event und auch über die Coin was berichtet. Wenn man da noch mehr erfahren möchte, kann man gerne die beiden Folgen hören. Ich glaube, die verlinke ich auch, wenn ich die auch rausfinde. Naja, dann war ich am Dienstag unterwegs auf Römm und Sylt. Also ich wurde abgeholt, 8 Uhr morgens von Sönke Nevermind Me mit 2 anderen Frauen. Also wir waren 3 Weiber, ein Hahn im Korb. Ich glaube, der hat es auch gar nicht so einfach mit uns Weibern. Aber ich glaube, wir waren sehr, sehr pflegeleicht. Wir sind dann nach Römm, haben ein paar Tradis mitgenommen und dann ging es los mit Earth Caches. Einige, da mussten wir richtig viel laufen und zwar auch auf Sand und ich dachte, ich kriege Muskelkater am nächsten Tag, aber nein, durchs Fitnessstudio ist man schon gut abgehärtet. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Wetter war uns gnädig, auf dem Weg im Auto hat es noch ein bisschen geregnet, aber dann war das Wetter da wesentlich besser als zu Hause, wie ich gehört habe. Also waren wir da sehr schön spazieren, Fotos machen, Fragen suchen, beantworten. Noch 1, 2 alte Tradis konnten wir machen oder sogar 3, ich weiß nicht genau, wie viele mit dem alten GC-Code waren. Ja, haben uns halt richtig gut amüsiert, schön Fotos gemacht, habe ich schon erwähnt. Naja, es hat halt so viel Spaß gemacht, dass man da gerne drüber redet. Wir haben da so viele Earth Cache gemacht, Da weiß man am Ende gar nicht mehr so genau, wie die alle heißen. Aber Sylter Dünen, dann ein Ghost auf Sylt. Ich glaube, ich suche mal raus, wie das heißt. Das kann ich so gar nicht aussprechen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich meine Zettel hingepackt hätte, wäre das wesentlich einfacher. Ah ja. Da. Nationalpark Wattenmeer haben wir auf Sylt gemacht. Das ist der GC205BX. Der höchste Punkt, so highest point of Röhm, also der höchste Punkt auf Röhm, GC27E6V, das Rote Cliff, GC1XQR7, Stormsurg, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, GC22YRB, Nationalpark Wördehöve-Röhm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, GC27EGV und den Ghost. Warum die Nordsee so wild und salzig ist. Da warten wir aber noch auf die Lockerlaubnis. Haben wir die Fragen hingeschickt. Und eine Frage da, wusste ich nicht so wirklich, was wir da sehen sollten. Ich weiß nicht, ob es auf Sylt umgebaut wurde oder ob wir was übersehen haben. Bin mich gespannt, ob wir das locken dürfen oder nicht. Auf jeden Fall war Sylt doch eine Reise wert. Ich dachte eigentlich, es lohnt sich nicht mehr, da mal hinzufahren, weil das ja. Ja, eher so mehr Snobs auf der Insel sind, aber es sind anscheinend auch ganz, ganz viele normale Menschen da. Ich weiß auch von Bekannten, die fahren öfters mal hin, die finden das ganz toll. Und wenn man sieht, was man da am Strand laufen kann und Schönes sieht, das Rote Cliff zum Beispiel war sehr schön. Auch wenn das einer von dem ist, wo wir ganz weit gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob man hätte näher parken können, wenn man da eine Ferienwohnung gehabt hat, bestimmt. Aber wir mussten halt recht weit außen rum laufen. Ja, das war auf Röhm. Ich komme da schon durcheinander, welche auf Röhm und welche auf Sylt waren. Vorher noch, bevor wir auf Röhm waren, haben wir auch andere Kescher getroffen. Da haben wir auch erstmal gerätselt, woher die kommen, weil die nicht Deutsch, nicht Dänisch. Ja, Englisch weiß ich auch nicht, was die gesprochen haben. Sind halt mit der Fähre von Röhm nach Sylt. Normalerweise bin ich überhaupt nicht wasserfest, also gar nicht seetauglich. Aber diesmal klappte das. Mir wurde nicht schlecht, nicht schwummrig. Ich habe auch die Wellen nicht gemerkt im Magen. Also normalerweise, wenn ich auf dem Schiff stehe und die sich nicht bewegt, merke ich trotzdem schon kleine Wellen. Und das habe ich da überhaupt nicht gehabt. Es war richtig toll. Ich konnte sogar ins Wasser gucken, nach unten in die Wellen, da schäumige Wellen schauen und die Boote beobachten, die da ihre Netze ausgelegt haben. Das fand ich ganz toll. Dann hat man auch die Spitze von Sylt gesehen mit dem Leuchtturm beim Vorbeifahren. Ja, und dann war man Sylt. Erstmal ein ganzes Stück gefahren zum ersten Earthcache oder Traddi. Ich weiß nicht genau, wo wir da angefangen haben, weil wir auch Traddis zwischendurch gemacht haben. Da war ich auch zwischendurch und durcheinander und sagte, den haben wir doch schon gemacht. Und ach nee, doch nicht. Die Frage habe ich gar nicht beantwortet. Ich hatte nämlich mein schwarzes Klemmbrett mit und alle Listings ausgedruckt. Damit ich das schwarz auf weiß hatte, weil man weiß ja nie, hält ein Handy durch, geht's an, aus. Das Handy hat den ganzen Tag gehalten, obwohl ich es immer wieder anhatte zum ja, Geocachen halt führen. Klappt das auch so. Man muss es nicht immer eine Powerbank mit haben. Es geht auch mal so. Das Einzige, was ich dabei vermisst habe, ist, dass meine Wauzis nicht mit waren. Ja, mein Mann hätte ich auch zum Kuscheln gerne dabei gehabt. Aber einer muss ja das Geld verdienen und arbeiten. Dafür waren die Kinder dann zu Hause und haben mit den Hunden aufgepasst, dass alles läuft. Auf Sylt haben wir dann auch noch den, wie heißt das? Jetzt fällt mir die Firma nicht ein, aber ich muss ja auch keine Werbung machen. Eine bekannte Keksmarke hat da ein Outlet-Center, wo man rein kann. Allerdings haben wir nicht gehalten, wir hatten einen straffen Zeitplan. Sind immer schön zügig losmarschiert, teilweise Pausen mit Fotos gemacht. Nordhühnchen hat mich auch fotografiert. Ne, also Nevermind Me, Nordhühnchen, Mäusepups und ich waren auf Cache-Tour, also hauptsächlich Earth-Caches machen. Und Earthcache, das mag mein Mann gar nicht so gerne. Das sind Geocaches, wo keine Dose zu finden ist. Das heißt, man geht los. Entweder hat man eine Aufgabe wie ein Cliff zeichnen oder irgendwas anderes zeichnen vor Ort. Oder aber man muss Fragen beantworten. Und wir hatten lauter Earthcache, wo man halt Fragen beantworten musste und auch Fotos machen. Ist nicht mehr optional, dass man von sich oder GPS-Geräten ein Foto macht, aber wir haben trotzdem immer Fotos gemacht. Einige Fragen waren sehr schwer zu finden vor Ort, andere nur möglich auch zu googeln. Ja, das heißt, einiges konnte man zu Hause nachforschen, anderes musste man wirklich vor Ort suchen, finden, Infotafeln durchstöbern. Ja, war nicht immer einfach. Wir hatten auch einen Telefonjoker quasi, einen aus Dänemark, der uns bei ein, zwei Sachen helfen konnte, weil wir da die Übersetzung auch nicht so wirklich verstanden haben. Da kam irgendwie nicht das Richtige bei raus. Krachmacherin, Ein rundum gelungener Tag. Und heute freue ich mich auch, wir haben die Honiganalyse bekommen. Also der ein oder andere wird es auf Facebook schon gesehen haben, hat mein Mann ja gleich gepostet. Prüfbericht für den Honig. Wir dürfen unseren Honig die Sortenbezeichnung geben: Frühtrachthonig mit Obstblüte. Der vorliegende Honig setzt sich aus verschiedenen Nektartrachten zusammen. Es ist ein deutlicher Obstblütenanteil vorhanden, der die sensorischen Eigenschaften des Honigs beeinflusst und für eine Doppelbezeichnung ausreichend ist. Das ermittelte Pollenspektrum liefert keine Anhaltspunkte für eine nicht-deutsche Herkunft. Wäre ja auch komisch, wenn die Bienen außerhalb von Deutschland fliegen würden. Ich glaube, so weit fliegen die gar nicht. Die chemisch-physikalischen Werte sind einwandfrei. Der Honig zeichnet sich durch eine besonders hohe Enzymaktivität Invertase aus. Das liest sich sehr gut. Mein Mann weiß auch, was eine Invertase ist und eine Enzymaktivität. Ich habe da ein bisschen komisch geguckt, was ist damit gemeint. Das heißt, die Bienen haben den Honig mehrmals bearbeitet. Da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen, sonst wird mir ein bisschen schlecht. Also wenn man weiß, wie Honig entsteht, der wurde halt mehrmals von den Bienen behandelt und das ist ein gutes Zeichen. Ja, also hauptsächlich drin ist in dem Honig Kirsche, Birne, Himbeere, auch etwas Raps, Weide, Ahorn. Das sind so die größten Anteile. Also Birne, Kirsche ist das meiste, Himbeere dann und dann wird es langsam weniger mit 13% Raps, 6% Weide, 5% Ahorn. Dann haben wir auf dem zweiten Zettel alle Sachen, die drinne sind, die aber halt sehr minimal noch drinne sind. Noch Ahorn, Engelwurz, Löwenzahn, Birke, Vergissmeinnicht, Raps, Heckenkirsche, Holunder, Schneeball, Hartriegel, Eiche, Rosskastanie, Majoran, Ampfer, Faulbaum, Weißdorn, Steinobst, Kernobst, Himbeer, Eberesche, Weide, Eibe. Wobei bei der Eibe, bei der Ampfer, Eiche, Holunder und Birke war das nur Pollen drin und kein Nektar. Beim anderen waren alles auch Nektar mit drin. Ja, also sehr, sehr viele verschiedene Obst und Bäume und so weiter drin. Das liegt zum einen daran, dass die weit geflogen sind, weil Raps ist nicht hier in der Nähe. Zum anderen, dass wir in einer Gärtnerei wohnen und die da natürlich alles Mögliche zur Verfügung haben. Die ganzen Bäume und das Obst und alles haben die direkt vorm Haus. Dann sind natürlich noch viele andere Pollen drin, die die jetzt nicht benannt haben. Es sind ja 500 Stück ungefähr. Da werden wahrscheinlich alle möglichen Blümchen auch noch dabei sein, die hier so rumstehen. Das fand ich sehr interessant. Sauberkeit ist ohne Beanstandung, darüber bin ich sehr froh. Konsistenz ist feinkristallin, Farbe gelblich beige. Geruch und Geschmack ist honigtypisch, blumig, aromatisch, leicht fruchtig, mittlere Intensität. Das ist doch auch nett, wenn man das über seinen eigenen Honig sagen kann. Ja, ich bin auch froh, dass das nicht so lange gedauert hat, wie das schon mal erwähnt wurde. Irgendwer hatte gesagt, das kann so 3 bis 6 Monate dauern, bis eine Analyse angekommen ist. Aber na, das haben die innerhalb von einer Woche geprüft. Eingang der Probe war am 5.7. und geprüft wurde vom 6.7. bis 11.7. Also die waren da recht fix. Die hatten wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Auf jeden Fall kann ich darüber nicht schimpfen. So, dann haben wir auch schon 15 Minuten ungefähr geschafft mit dem Mikrofon. Ein IQ7 fürs iPhone. 120 Grad Einstellung in der Lautstärke die 6. Bin mal gespannt, ob das ausreichend ist von der Qualität. Wäre nett, wenn sich jemand meldet, ob das zu fürchterlich schlecht ist oder ob das okay ist. Ich habe das eigentlich dafür, wenn ich unterwegs bin und jemanden interviewen möchte. Hätte ich auch fast beim Sommerfest gemacht, aber da die dann doch nicht übernachtet sind, war leider keine Zeit mehr dazu. Man hatte so viel zu beschnacken, zu reden, dass man dann nicht so wirklich dazugekommen ist. Ja. Man möchte ja auch nicht den eigenen Spaß beiseite schieben, nur für einen Podcast, nicht? Okay. Nee, Podcast macht ja auch Spaß. Dann werde ich jetzt die Aufnahmen stoppen, mir mal anhören, was ich hier fabriziert habe und auf eure Meinung warten. Neues Kommentar ist, glaube ich, nicht gekommen zur letzten Folge. Liebe Grüße nochmal an Leni.